Kapitel 7 aus Der Doppelgänger. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Matthias Hagen. Der Doppelgänger von Fjodor Dostojewski. Übersetzt von Hermann Röhl. Erst auf der Treppe und vor der Eingangstür zu seiner Wohnung gewann er einigermaßen seine Fassung wieder. »Ach, ich Schafskopf«, schimpfte er sich selbst in Gedanken. »Wohin führe ich ihn nun? Ich stecke selbst den Kopf in die Schlinge. Was wird Petruschka denken, wenn er uns zusammensieht? Was wird diese Halunke sich jetzt zu denken erdreisten? Und er ist so argwöhnisch.« Aber zur Reue war es bereits zu spät. Herr Goljatkin klopfte, die Tür öffnete sich, und Petruschka nahm dem Gaste und dem Hausherrn die Mäntel ab. Herr Goljatkin warf aus dem Augenwinkel flüchtige Blicke nach Petruschka und bemühte sich, seine Miene zu ergründen und seine Gedanken daraus zu erraten. Aber zu seinem größten Erstaunen sah er, dass sein Diener gar nicht daran dachte, sich zu wundern, sondern im Gegenteil so etwas erwartet zu haben schien. Allerdings machte er auch jetzt ein Gesicht wie ein Wolf, schielte zur Seite hin und tat, als ob er jemand fressen wollte. »Hat sie denn heute alle jemand behext?«, dachte unser Held. »Es ist, als ob ein Dämon herumgegangen wäre. Es muss unbedingt mit dem ganzen Volke heute etwas Besonderes los sein.« »Hol's der Teufel, was ist das für ein qualvoller Zustand?« Während Herr Goljatkin dergleichen dachte und überlegte, führte er den Gast zu sich ins Zimmer und forderte ihn höflich auf, Platz zu nehmen. Der Gast befand sich anscheinend in äußerster Verlegenheit. Er war sehr schüchtern, verfolgte unterwürfig alle Bewegungen seines Wirtes, haschte nach seinen Blicken und bemühte sich, wie es schien, aus diesen zu entnehmen, was derselbe denke. Eine gewisse Gedrücktheit, Niedergeschlagenheit und Ängstlichkeit kam in allen seinen Gebärden zum Ausdruck, so dass er, wenn der Vergleich gestattet ist, in diesem Augenblicke große Ähnlichkeit mit einem Menschen hatte, der aus Mangel an eigenen Kleidern Fremde angezogen hat. Die Ärmel rutschten hinauf, die Taille sitzt beinahe im Genick und er schiebt alle Augenblicke die kurze Weste auf seinem Leibe zurecht. Bald windet und dreht er sich rechts und links, bald sucht er sich irgendwo zu verstecken, bald sieht er allen in die Augen und horcht, ob die Leute nicht von seiner Situation sprechen, sich über ihn lustig machen, sich seiner schämen. Er errötet und wird fassungslos, und sein Ehrgefühl leidet schwer. Herr Goljatkin hatte seinen Hut auf das Fensterbrett gestellt. Durch eine unvorsichtige Bewegung fiel der Hut auf den Boden. Der Gast stürzte sofort hin, um ihn aufzuheben, reinigte ihn sorgsam vom Staube und stellte ihn vorsichtig auf den früheren Platz. Seinen eigenen aber stellte er auf den Fußboden neben den Stuhl, auf dessen äußersten Rande er demütig Platz genommen hatte. Dieser geringfügige Vorgang öffnete Herr Goljatkin einigermaßen die Augen. Er sah nun ein, dass der andere ihn sehr nötig hatte und zerbrach sich daher nicht mehr den Kopf darüber, wie er mit seinem Gaste ein Gespräch anfangen solle, sondern überließ, wie es sich gebührte, alles diesem selbst. Aber der Gast seinerseits fing nicht an zu reden. Ob er zu schüchtern war oder sich ein wenig schämte oder aus Höflichkeit darauf wartete, dass der Wirt den Anfang mache, blieb dahingestellt und war schwer zu entscheiden. In diesem Augenblick kam Petruschka herein, blieb in der Tür stehen und blickte nach derjenigen Seite hin, die der, wo sich sein Herr und der Gast befanden, ganz entgegengesetzt war. »Befehlen Sie, dass ich 2 Portionen Mittagessen hole?« fragte er mit seiner heisernen Stimme in nachlässigem Tone. »Ich weiß nicht. Ja, hole 2 Portionen, mein Lieber.« Petruschka ging weg. Herr Goljatkin sah seinen Gast an. Der Gast errötete bis über die Ohren. Herr Goljatkin war ein gutmütiger Mensch und legte sich daher in der Güte seines Herzens sogleich eine Anschauung zurecht. »Er ist ein armer Mensch«, dachte er. und erst einen Tag in seiner Stelle. Wahrscheinlich hat er vorher viel leiden müssen. Nur gut, dass er einen anständigen Anzug besitzt. Aber Geld zum Mittagessen wird er nicht haben. Ach, mein Gott, wie niedergeschlagen er aussieht. Na, das schadet nichts. Das hat sogar sein Gutes. Verzeihen Sie, dass ich, begann Herr Goljatkin, gestatten Sie übrigens die Frage, wie ich Sie nennen darf. Ich heiße Jakow Petrowitsch, erwiderte der Gast fast flüsternd, als wenn er sich schämte und um Verzeihung dafür bäte, dass er ebenfalls Jakow Petrowitsch heiße. Jakow Petrowitsch, wiederholte unser Held, der nicht imstande war, seine Aufregung zu verbergen. Ja, ganz richtig, ich bin Ihr Namensvetter, antwortete Herr Goljatkins demütiger Gast, indem er sich dazu aufraffte zu lächeln und in scherzendem Tone zu reden. Aber er fiel sogleich in seine unterwürfige Haltung wieder zurück, als er die sehr ernste und etwas bestürzte Miene seines Wirtes wahrnahm und merkte, dass dieser jetzt zu scherzen nicht aufgelegt sei. Gestatten Sie mir die Frage, welchem Umstande ich die Ehre zu verdanken habe? Da ich Ihre Großmut und Wohltätigkeit kenne, unterbrach ihn der Gast schnell, aber in schüchternem Tone, indem er sich ein wenig von seinem Stuhle erhob. So habe ich es gewagt, mich an Sie zu wenden und Sie um Ihre Bekanntschaft und Gönnerschaft zu bitten, schloss der Gast, der es schwierig fand, sich auszudrücken und nach Worten suchte, die einerseits nicht zu schmeichlerisch und unterwürfig klängen, um nicht sein eigenes Ehrgefühl zu verletzen, andererseits aber auch nicht zu kühn wären und ungehörigerweise den Anspruch auf Gleichstellung erhöben. Im Allgemeinen konnte man sagen, dass Herr Goljatkins Gast sich wie ein Bettler aus gutem Stande in einem geflickten Frack und mit einem ordnungsgemäßen Pass in der Tasche benahm, der noch keine Übung darin gewonnen hat, wie es sich gehört, die Hand auszustrecken. »Sie setzen mich in Verlegenheit«, erwiderte Herr Goljatkin, indem er sich selbst seine Wände und den Gast betrachtete. »Womit könnte ich denn, das heißt, ich will sagen, in welcher Beziehung kann ich Ihnen eigentlich mit irgendetwas dienen?« »Ich habe mich gleich beim ersten Blick zu Ihnen hingezogen gefühlt, Jakow Petrowitsch, und habe, verzeihen Sie mir großmütig, meine Hoffnung auf Sie gesetzt, habe gewagt, meine Hoffnung auf Sie zu setzen, Jakow Petrowitsch. Ich fühle mich hier ganz wie verloren, Jakow Petrowitsch. Ich bin arm, habe sehr viele gelitten, Jakow Petrowitsch, und bin hier noch neu. Da ich erfahren hatte, dass Sie zu den Ihnen angeborenen vortrefflichen Eigenschaften Ihrer schönen Seele auch noch mit mir denselben Namen führen.« Herr Goljatkin runzelte die Stirn. »Auch noch mit mir denselben Namen führen und mit mir aus demselben Orte stammen, so entschloss ich mich, mich an Sie zu wenden und Ihnen meine schwierige Lage vorzutragen.« »Gut, gut, ich weiß wirklich nicht, was ich Ihnen darauf erwidern soll«, antwortete Herr Goljatkin verlegen. »Wissen Sie, wir wollen nach Tische darüber reden.« Der Gast verbeugte sich, das Mittagessen wurde gebracht. Petruschka stellte alles in Ordnung auf den Tisch und Gast und Wirt schickten sich an, sich zu sättigen. Das Essen dauerte nicht lange, denn sie beeilten sich. Der Wirt, weil er sich unbehaglich fühlte und sich außerdem über das schlechte Mittagessen schämte. Er schämte sich zum Teil deswegen, weil er den Gast gern gut bewirtet hätte, teils deswegen, weil er zu zeigen wünschte, dass er nicht wie ein Bettler lebe. Und der Gast seinerseits, weil er sich in schrecklicher Verwirrung und äußerster Verlegenheit befand. Nachdem er einmal Brot genommen und seine Schnitte aufgegessen hatte, scheute er sich, die Hand nach einer zweiten Schnitte auszustrecken. Er genierte sich, von den Speisen ein besseres Stückchen zu nehmen und versicherte alle Augenblicke, er sei gar nicht hungrig, das Mittagessen sei vorzüglich, er für seine Person sei völlig zufrieden und werde bis zum Grabe daran denken. Als das Essen zu Ende war, zündete Herr Goljatkin sich seine Pfeife an und offerierte die andere, die er sich für Freundesbesuche hielt, dem Gaste. Beide setzten sich einander gegenüber und der Gast begann seine Erlebnisse zu erzählen. Die Erzählung des jüngeren Herrn Goljatkin dauerten 3 oder 4 Stunden. Die Geschichte seiner Erlebnisse setzten sich übrigens aus den unbedeutendsten und, wenn man sich so ausdrücken kann, miserabelsten Einzelheiten zusammen. Es handelte sich dabei um amtliche Tätigkeit irgendwo bei einem Gerichte, bei einer Gouvernementregierung, um Staatsanwälte und Präsidenten, um irgendwelche Bürointrigen, um die Schändlichkeit eines Tischvorstehers, um einen Revisor, um einen plötzlichen Wechsel der Person des Chefs. Darum, dass Herr Goljatkin II. Ganz unschuldig hatte leiden müssen. Um seine alte Tante Pelageja Semjonowna. Darum, dass er infolge verschiedener Intrigen seiner Feinde seine Stelle verloren hatte und zu Fuß nach Petersburg gewandert war. Darum, dass er hier in Petersburg viel Not und Elend durchgemacht, lange erfolglos eine Stelle gesucht, sich auf das Kümmerlichste beholfen, beinahe auf der Straße gewohnt, altes, vertrocknetes Brot gegessen und dazu seine Tränen geschluckt, auf dem nackten Fußboden geschlafen hatte und dass endlich irgendein guter Mensch es übernommen hatte, für ihn zu sorgen, ihn empfohlen und ihm großmütig seine jetzige Stellung verschafft hatte. Herrn Goljatkins Gast weinte bei dieser Erzählung und trocknete sich die Tränen mit einem blaukarierten Taschentuch ab, das große Ähnlichkeit mit Wachstuch hatte. Er schloss damit, dass er Herrn Goljatkin seine derzeitige Lage mit völliger Offenheit darlegte und ihm gestand, dass er kein Geld habe, um davon in nächster Zeit zu leben und sich anständig einzurichten, ja nicht einmal, um sich ordentlich zu equipieren. Er fügte noch hinzu, er könne nicht einmal das Geld für Stiefel auftreiben und die Uniform habe er sich von jemandem auf kurze Zeit geliehen. Herr Goljatkin war gerührt und fühlte aufrichtiges Mitleid. Obgleich die Geschichte seines Gastes eine so öde Geschichte war, fielen alle Worte derselben auf sein Herz wie himmlisches Manna. Die Sache war die, dass Herr Goljatkin nun seine letzten Zweifel vergaß, sein Herz wieder dem Gefühl der Freiheit und der Freude überließ und sich schließlich im Stillen selbst ein Dummkopf schalt. Alles war so natürlich. Was hatte er da für Anlass, sich zu grämen und zu beunruhigen? Nun ja, es war da tatsächlich ein kitzlicher Punkt vorhanden. Gewiss, aber das war ja kein Unglück. Das konnte einen Menschen nicht in Unehre bringen, seinen Ruf nicht beflecken, ihm seine Karriere nicht verderben, wenn doch der betreffende Mensch keine Schuld trug, sondern die Natur selbst die Hand im Spiele hatte. Außerdem bat der Gast um seine Protektion. Der Gast weinte. Der Gast klagte das Schicksal an. Er schien so harmlos zu sein, so ohne Bosheit und falsch. Ein kläglicher, unbedeutender Mensch. Und wie es schien, schämte er sich jetzt selbst, obgleich vielleicht in anderer Hinsicht, über die seltsame Ähnlichkeit seines Gesichtes mit dem seines Wirtes. Er benahm sich auf die denkbar beste Weise, bemühte sich eifrig, seinem Wirte alles zu Dank zu machen, und zwar wie jemand, der von Gewissensbissen gequält wird und fühlt, dass er sich mit dem anderen gegenüber schuldig gemacht hat. Wenn zum Beispiel die Rede auf irgendeinen zweifelhaften Punkt kam, so stimmte der Gast sogleich Herr Goljatkins Meinung zu. Wenn er durch ein Versehen mit seiner Meinung irgendwie in Gegensatz zu Herrn Goljatkin geriet und dann bemerkte, dass er vom richtigen Wege abgekommen war, so korrigierte er das, was er gesagt hatte, sofort, interpretierte es und gab unverzüglich zu verstehen, dass er alles genau in derselben Weise beurteile wie sein Wirt, ebenso denke wie dieser und alles mit ganz denselben Augen ansehe wie dieser. Kurz, der Gast machte alle möglichen Anstrengungen, um sich Herrn Goljatkins Wohlwollen zu erwerben, so dass dieser schließlich zu der Ansicht gelangte, sein Gast sei in jeder Hinsicht ein sehr liebenswürdiger Mensch. Inzwischen wurde Tee gebracht. Es war zwischen 8 und 9 Uhr. Herr Goljatkin fühlte sich in vortrefflicher Stimmung. Er war heiter geworden, machte Scherze, ging ein wenig aus sich heraus und ließ sich endlich in ein sehr lebhaftes, angeregtes Gespräch mit seinem Gaste ein. Herr Goljatkin liebte es, wenn er guter Laune war, manchmal etwas Unterhaltendes zu erzählen. Das tat er auch jetzt. Er erzählte seinem Gaste viel von der Residenz, von ihren Vergnügungen und Schönheiten, von Theater, von den Clubs, von dem Brüllowschen Gemälde. Fußnote: Gemeint ist das berühmte Bild Der letzte Tag Pompejis, jetzt im russischen Museum Alexanders III., Anmerkung des Übersetzers. Dass zwei Engländer express aus England nach Petersburg gekommen seien, um das Gitter des Sommergartens zu besehen und sogleich wieder zurückgefahren seien. Vom Dienste, von Ulsofi Iwanowitsch und von Andrei Filipowitsch. Dass sich Russland von Stunde zu Stunde mehr der Vollkommenheit nähere und dass jetzt hier die schönen Wissenschaften in Blüte ständen. Von einer Anekdote, die er kürzlich in der Nordischen Biene gelesen hatte, und dass es in Indien eine ganz außerordentlich starke Riesenschlange gäbe. Zuletzt von dem Baron Brambeus. Fußnote: Das Pseudonym, unter dem der Schriftsteller Senkowski mehrere Romane veröffentlichte. Anmerkung des Übersetzers. Und so weiter und so weiter. Kurz, Herr Goljatkin war völlig zufrieden. Erstens, weil er ganz beruhigt war. Zweitens, weil er seine Feinde nicht nur nicht mehr fürchtete, sondern sogar bereit war, sie jetzt alle zum Entscheidungskampf herauszufordern. Drittens, weil er jetzt selbst in eigener Person jemandes Protektor geworden war. Und schließlich, weil er ein gutes Werk tat. Er war sich übrigens innerlich bewusst, dass er in diesem Augenblicke noch nicht ganz glücklich war. Dass in ihm noch ein Wurm saß, wenn auch nur ein ganz kleiner, der auch jetzt noch sein Herz quälte. Die Erinnerung an den gestrigen Abend bei Ulsofi Iwanowitsch war ihm äußerst peinlich. Er hätte jetzt viel darum gegeben, wenn manches von dem, was gestern geschehen war, nicht geschehen wäre. Indessen, es hat ja nicht viel zu bedeuten, sagte unser Held sich schließlich und nahm sich im Stillen fest vor, sich künftig gut zu führen und ähnliche Fehler nicht wieder zu begehen. Da Herr Goljatkin jetzt sehr gut gelaunt war und sich auf einmal fast völlig glücklich fühlte, so kam er sogar auf den Einfall, das Leben zu genießen. Petruschka musste rumbringen und es wurde ein Punsch gebraut. Gast und Wirt leerten jeder ein Glas und ein zweites. Der Gast benahm sich noch liebenswürdiger als vorher und gab viele Beweise seiner Aufrichtigkeit und seines trefflichen Charakters. Er ging kräftig auf Herrn Goljatkins vergnügte Stimmung ein, schien sich nur über dessen Freude zu freuen und blickte ihn wie seinen wahren und einzigen Wohltäter an. Eine Feder und ein Blättchen Papier ergreifend, bat er Herr Goljatkin nicht zuzusehen, was er schreiben werde, und zeigte dann, als er fertig war, selbst seinem Wirte alles, was er geschrieben hatte. Es ergab sich, dass es eine vierzeilige Strophe war, von sehr gefühlvollem Inhalt, in schönem Stil und mit guter Handschrift geschrieben und augenscheinlich von dem liebenswürdigen Gaste selbst verfasst. Die Verse lauteten: Solltest je du mein vergessen, niemals doch vergess ich dein. Viel begibt sich wohl im Leben, doch vergiss auch du nicht mein. Mit Tränen in den Augen umarmte Herr Goljatkin seinen Gast und nachdem er seinen Gefühlen völlig freien Lauf gelassen hatte, weihte er selbst seinen Gast in mehrere seiner Geheimnisse ein. Wobei Andrei Filipowitsch und Klara Olsufjewna die Hauptthemata waren. »Na, du und ich, wir passen zusammen, Jakow Petrowitsch«, sagte unser Held zu seinem Gaste. »Wir beide, Jakow Petrowitsch, wollen leben wie die Fische im Wasser, wie zwei leibliche Brüder. Wir wollen List anwenden, Freundchen, wollen zusammen List anwenden. Wir wollen unsererseits eine Intrige gegen sie einfädeln, gegen sie eine Intrige einfädeln.« Aber von denen vertraue du dich niemanden an. Ich kenne dich ja, Jakow Petrowitsch, und verstehe deinen Charakter. Du erzählst einem gleich alles. Du bist eine redliche Seele. Halte dich von denen allen fern, Bruder. Der Gast war damit völlig einverstanden, dankte Herrn Goljatkin und vergoss zuletzt ebenfalls Tränen. Weißt du was, lieber Jakow? Sagte Herr Goljatkin mit leiser, zitternder Stimme. Zieh für einige Zeit zu mir, oder auch für immer. Wir passen zusammen. Wie denkst du darüber, Bruder? Rege dich nicht darüber auf und murre nicht darüber, dass zwischen uns jetzt ein so sonderbares Verhältnis besteht. Zu murren ist Sünde, Bruder. Die Natur hat es so gewollt. Und Mutter Natur ist freigebig. Ja, so ist es, Bruder Jakob. Ich sage das, weil ich dich liebe, dich brüderlich liebe. Aber wir beide, lieber Jakob, wollen mit List verfahren und unsererseits Minen anlegen und es ihnen gehörig besorgen. Von dem Punsche waren schließlich 3, ja 4 Gläser auf jeden der beiden gekommen. Und nun wurde sich Herr Goljatkin zweier Empfindungen bewusst. Der einen, dass er außerordentlich glücklich sei, und der anderen, dass er nicht mehr auf den Beinen stehen könne. Der Gast wurde selbstverständlich eingeladen, dort zu übernachten. Ein Bett wurde, so gut es ging, aus 2 Reihen von Stühlen zusammengestellt. Herr Goljatkin der Jüngere sprach den Gedanken aus, dass man unter einem befreundeten Dache selbst auf dem nackten Fußboden sanft schlafe. Er jedenfalls werde, wo es sich auch träfe, mit Ergebenheit und Dankbarkeit schlafen. Jetzt fühle er sich wie im Paradiese. Er schloss mit der Bemerkung, er habe in seinem Leben viel Unglück und Leid zu ertragen gehabt. Alles habe er ruhig hingenommen und geduldig ausgehalten. Und wer kenne die Zukunft? Vielleicht werde er noch mehr zu leiden haben. Herr Goljatkin, der Ältere, machte dagegen Einwendungen und wies darauf hin, dass man all seine Hoffnung auf Gott setzen müsse. Der Gast stimmte ihm völlig bei und sagte, dass natürlich niemand so gut und mächtig sei wie Gott. Hier bemerkte Herr Goljatkin, der Ältere, dass die Türken in gewisser Hinsicht recht daran täten, den Namen Gottes sogar im Schlafe anzurufen. Darauf äußerte er, er sei mit manchen Gelehrten nicht einverstanden, die gegen den türkischen Propheten Mohammed allerlei Verleumdungen vorbrächten. Er kannte ihn als einen großen Politiker in seiner Art an und ging dann zu einer sehr interessanten Beschreibung einer Barbierstube in Alger über, von der er in einem Büchelchen unter allerlei gelesen hatte. Der Gast und der Wirt lachten herzlich über die Einfalt der Türken, konnten aber nicht umhin, ihren durch das Opium hervorgerufenen Fanatismus zu bewundern. Der Gast begann endlich sich zu entkleiden, und Herr Goljatkin ging hinaus hinter die Scheidewand, zum Teil aus Gutherzigkeit, um den Gast, der vielleicht kein anständiges Hemd anhabe, nicht in Verlegenheit zu setzen, da er ohnehin schon genug gelitten habe, und zum anderen Teil, um sich nach Möglichkeit Petruschkas zu vergewissern, ihn zu sondieren und ihn, wenn möglich, durch freundliche Worte aufzuheitern, damit alle glücklich wären und keine Spur von Verstimmung zurückbliebe. Es muss bemerkt werden, dass Herr Goljatkin sich immer noch ein wenig über Petruschka beunruhigte. »Lege dich jetzt schlafen, Petruschka«, sagte Herr Goljatkin sanft, indem er in die Abteilung seines Dieners hereintrat. »Lege dich jetzt schlafen und morgen um 8 Uhr wecke mich. Hörst du, Petruschka?« Herr Goljatkin sprach in außerordentlich milden, freundlichem Tone. Aber Petruschka schwieg. Er war in diesem Augenblicke damit beschäftigt, sein Bett zu machen und wendete sich nicht einmal zu seinem Herrn um, was er doch schon aus Respekt gegen ihn hätte tun müssen. »Hast du gehört, was ich sage, Petruschka?« fuhr Herr Goljatkin fort. »Lege dich jetzt schlafen und morgen, Petruschka, wecke mich um 8 Uhr. Verstehst du?« »Ich werde schon dran denken, große Sache«, brummte Petruschka vor sich hin. Nun, Petruschka, ich sage das ja nur so, damit auch du ruhig und glücklich sein kannst. Siehst du, wir sind jetzt alle glücklich. Da möchte ich, dass auch du ruhig und glücklich wärest. Jetzt aber wünsche ich dir gute Nacht. Schlaf dich aus, Petruschka, schlaf dich aus. Es hat ein jeder von uns seine Mühe und Arbeit. Und weißt du, lieber Freund, mach dir keine Gedanken darüber, dass...« Herr Goljatkin hatte den Satz angefangen, hielt dann aber inne. »Sage ich auch nicht zu viel«, dachte er, »fordere ich auch nicht die Gefahr heraus. So mache ich das immer. Ich gehe immer zu weit.« Unser Held ging, sehr unzufrieden mit sich selbst, aus Petruschkas Räume hinaus. Außerdem fühlte er sich durch Petruschkas Respektlosigkeit und Grobheit etwas beleidigt. Man redet freundlich mit einem solchen Halunken, der Herr erweist ihm eine Ehre und er hat kein Gefühl dafür, dachte Herr Goljatkin. Übrigens findet man diese gemeine Gesinnung bei dieser ganzen Menschenklasse. Etwas schwankend kehrte er in das Zimmer zurück und da er sah, dass sein Gast sich schon vollständig hingelegt hatte, setzte er sich für einen Augenblick zu ihm auf das Bett. »Aber das musst du doch bekennen, lieber Jakob«, begann er flüsternd und mit dem Kopfe wackelnd. »Du hast dich doch mir gegenüber vergangen, du schändlicher Mensch. Weißt du, Namensvetter, du hast doch...« fuhr er in familiärem, scherzendem Tone fort. Nachdem er endlich freundschaftlich seinem Gaste gute Nacht gesagt hatte, schickte sich Herr Goljatkin an, schlafen zu gehen. Der Gast schnarchte unterdessen schon. Herr Goljatkin seinerseits begann, sich ins Bett zu legen und flüsterte dabei lächelnd vor sich hin. »Du bist heute betrunken, mein Täubchen, Jakob Petrowitsch. Du Lump, du armer Schlucker. Dass du ein armer Schlucker bist, besagt ja schon dein Familienname. Na, worüber freust du dich denn? Morgen wirst du ja weinen, du Plärlese. Was soll ich mit dir anfangen?« Nun aber machte sich eine recht sonderbare Empfindung in Herrn Goljatkins ganzem Wesen geltend. Etwas, was mit Zweifel oder Reue Ähnlichkeit hatte. »Ich habe des Guten zu viel getan«, dachte er. »Nun brummt mir der Kopf und ich bin betrunken. Und du hast dich nicht beherrschen können, du Dummkopf. Was hast du für einen Haufen dummes Zeug zusammengeschwatzt? Und dabei möchtest du noch intrigieren, du Halunke. Allerdings ist Beleidigungen zu verzeihen und zu vergessen die erste Tugend. Aber die Sache steht doch schlecht. Ja, so ist das.« Hier stand Herr Goljatkin auf, nahm das Licht und ging auf den Zehen noch einmal hin, um seinen schlafenden Gast zu betrachten. Lange stand er in tiefem Nachdenken über ihn gebeugt da. Ein unangenehmes Bild. Der reine Spott. Der reine Spott, das steht fest. Endlich legte sich Herr Goljatkin definitiv schlafen. In seinem Kopfe brummte, sauste und summte es. Das Bewusstsein schwand ihm. Er machte Anstrengungen, an etwas zu denken, sich an etwas sehr Interessantes zu erinnern, eine sehr wichtige, heikle Frage zu lösen, aber er konnte es nicht. Der Schlummer senkte sich auf sein armes Haupt herab und er schlief ein, wie gewöhnlich Leute einschlafen, die nicht gewohnt sind, bei einem freundschaftlichen, abendlichen Zusammensein 5 Gläser Punsch zu trinken. Ende von Kapitel 7.